Wien 2, Heidgasse 14. Wohnung von Hermine und Steffi Hofbauer. An dieser Adresse gedenken wir Hermine Hofbauers, geborene Goldner am 28.05.1878, und Stefanie Hofbauers, genannt Steffi, geboren am 01.09.1905, beide umgekommen in Minsk. Fakten sind eines, Geschichten ein anderes. Natürlich habe ich meine Urgroßmutter nicht mehr gekannt, da ich 12 Jahre nach dem Krieg zur Welt kam, und Steffi heiße ich nach meiner Großtante, wie es bei uns Brauch ist, weil sie bereits nicht mehr lebte, als ich zur Welt kam. Aber ich kenne ein paar Episoden und kleine Geschichten dank unserer Mutter, die 1930 hier zur Welt kam und in diesem Haus ihre ersten 8 Lebensjahre verbracht hat. Sequenzen nicht größer als Kieselsteine. Sie können auch nie ein Ganzes ergeben, aber wir sind froh und dankbar für das, was wir wissen. Unsere Urgroßmutter wurde im Verwandten- und Bekanntenkreis Minci genannt. Im Geschäft war sie die Frau Minci. Nach dem frühen Tod ihres Mannes, unseres Urgroßvaters, stand sie täglich im Geschäft an der oberen Augartenstraße, ein Geschäft für Modistinnenzubehör. In der Familie hieß sie Madamchen und Steffi, fast so klein geraten wie ich, das weiß ich auch deswegen, weil 2 Kleider den Krieg überlebt haben und heute noch in meinem Besitz sind, hieß Stöpsel. Am Schabbat ging man in die legendäre Schiffschul und wieder zu Hause angelangt musste berichtet werden, was man gesehen und gehört hatte. Minci berichtete immer, was Frau Pisk alles so zum Besten gegeben hatte. Frau Pisk vorn, Frau Pisk hinten. Frau Pisk hat gesagt, Frau Pisk meint auch und so weiter. Die Familie, so erzählt unsere Mutter, versuchte immer wieder mal daran zu erinnern, dass man ja eigentlich zum Beten in die Schule geht und nicht primär, um zu hören, was Frau Pisk zu erzählen hat. Es waren beengte Verhältnisse. Mutter und Tochter schliefen im Esszimmer, die Onkel unserer Mutter hatten kleine Räume, es gab eine große Küche und ein Telefon an der Wand. Unsere Mutter kann sich trotz beengter Verhältnisse an keinen Streit und an kein Geschrei erinnern. Auf die Frage, wie es heute in der Schule gewesen sei, antwortete unsere Mutter ihrer Großmutter am 13. März 1938, nicht schön, denn ich darf nicht mehr hingehen. Es begann eine Odyssee, die Teile der Familie Hofbauer in die Slowakei, nach Budapest und später nach England brachte. Die beiden Söhne von Uroma Minci konnten flüchten, da der eine, Onkel Paul, eine nichtjüdische Freundin hatte, deren Bruder bei der SS war und die beiden warnen ließ. Die beiden Frauen jedoch, für die wir hier stehen, gingen nirgends mehr hin. Unsere Urgroßmutter befand sich für zu alt, um Wien zu verlassen. Sie war gerade mal 3 Jahre älter, als ich heute bin. Und die unverheiratete Steffi verließ ihre Mutter nicht. Von den mehr als 3 Jahren bis zur Deportation wissen wir wenig. Dank dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wissen wir, dass Börsegasse 1 die letzte Adresse der beiden Frauen war und dass sie am 28.11.1941 nach Minsk deportiert wurden und dort, so sagte man mir, zu hoher Wahrscheinlichkeit verhungert sind, da die Versorgungslage im Ghetto von Minsk sehr schlecht war. Aber etwas wissen wir noch. Obwohl mir die Dimension erst letzten Sommer bewusst wurde. Die Freundin von Onkel Paul kümmerte sich offenbar aufopfernd um die beiden Frauen, brachte ihnen zu essen und alles, was an Erinnerungsstücken wieder in unseren Besitz gelangt ist, verdanken wir ihr. Sie ist noch nicht lange gestorben und ich hätte mich sehr gefreut, wenn ihre Tochter Gitti Klenner-Keindl heute hätte hier sein können. Das letzte Puzzlestück dessen, was zu finden war, fanden wir in Gesprächen im letzten Sommer auf der Rax. Und so fügen sich hier an diesem Ort Steine der Erinnerung und geistige Puzzlestücke zu etwas, das nie ganz und nie heil werden kann. Aber wir sind dankbar, diesen Ort der Erinnerung und des Gedenkens zu haben. Danke. Steffi Bollack, Basel.